die Waffen, wir müssen es schaffen, im Kampf gegen Volksverrat und zur neuen Tat. Wir schützen unser Land, die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, die Waffe zur Hand. Das Volk wird uns drängen, die Verräter müssen hängen, hoch oben am Mast und niemals machen das. Wir schützen unser Land, die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, die Waffe zur Hand. Als Rächer der Ahnen, ein heilig Verfahren, das Reich wird unser sein und schließt eure Reihen. Wir schützen unser Land, die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. So rechtliche Mauern, da darf es nicht dauern. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. Lang darf es nicht dauern, wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand. Wir schützen unser Land, nimm die Waffe zur Hand.